Die Raupe. Im Boden wohnt ne fette Raupe. Im Dreck wohnt sie 3 Jahre lang. Dann will sie dort nicht länger wohnen und überlegt am Neuanfang. Verpuppt sich in 'nem Anfall Wahn und fängt's Metamorphieren an. Sobald die Bäume schlagen aus, gräbt sie sich als Maikäfer raus. Erhebt sich in die lauen Lüfte, erlebt die frühlingshaften Düfte, schlägt hart auf einer Scheibe auf, der Scheibenwischer schmiert darauf. Und die Moral von der Geschichte: Der Höhenflug gelang ihr nicht. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 140. Der Mai ist gekommen, die Käfer schlagen auf. Heutzutage sieht man sie nur noch selten, die Maikäfer, wenn überhaupt. Schuld ist mutmaßlich jemand namens Fritz, seines Zeichens Onkel. Jeder weiß, was so ein Maikäfer für ein Vogel sei. In den Bäumen hin und her fliegt und kriecht und krabbelt er. Max und Moritz immer munter schütteln sie vom Baum herunter. In die Düte von Papiere sperren sie die Krabbeltiere. Fort damit und in die Ecke, unter Onkel Fritzens Decke. Um's kurz zu machen. Onkel Fritz geht pennen, die Käfer krabbeln raus und überall auf ihn drauf. Fritz erwacht, kriegt eine Panikattacke und trampelt alle tot. Tja. Die Zeiten von Max und Moritz sind vorbei, in denen Wilhelm Busch das häufige Vorkommen der Maikäfer in obigen Versen beschrieb. Damals, TM, wurde auch noch in den Mai getanzt. Das war ja die letzten Jahre eher mau, aber dieses Jahr konnte ja wieder mit brennender Mülltonne, Blechfass, Bier und Maibaumhüpfen ausreichend Mut gefasst werden, um Maitanz unwillig in marodierenden Kohorten Kanaldeckel und Gartentore auszuheben. So ist das hier auf dem Land, doch hört selbst. Es ist Sonntag, der 30. April 2023 und wir gehen heute nochmal die Standardstrecke. Du wirst schwitzen. Ich werde schwitzen? Warum? Die Jacke. Ja, die Sonne quält ziemlich. Ich hätte ja auch eine Weste anziehen können, aber habe ich nicht. T-Shirt und Fließjacke. Laufenden. Unser Nachbar hat Laufenten. Was heißt Nachbar? Es ist ein weit entfernter Nachbar, aber Laufenten. Wahrscheinlich damit die Schnecken aufgefressen werden. Das ist ein elektrisch angetriebenes Skateboard, weil wir haben hier kein großes Gefälle. Die Straße ist also quasi gerade, aber der brettert hier so mit 10, 15 Stundenkilometern uns vorbei. Sehr entspannt. Den Speed muss man ja erstmal rauskriegen. Also es geht sogar leicht bergauf und das macht er mal eben. Ein Longboard? Okay. Aber so long war das denn? Ja, ist ja egal. Ich kenne mich damit nicht aus. Bin ja ahnungslos wie immer. Also ein Longboard. Aber möglicherweise angetrieben. Ich habe keine Ahnung. Mir ist jetzt schon zu warm. Meine Holde hatte recht. Aber was soll's. Schwitzen macht die Poren frei. Zur Info. Das hässliche Haus ist immer noch hässlich. Wir haben ein herrliches Wetter. Es wurde Rollrasen. Rollrasen. Für mich ist das Schotter, was hier verlegt wurde. Ach, dahinter wurde Rollrasen verlegt. Ja. Also vor dem hässlichen. Und einer ist hier in dieses Schild auf dem. Ja. Vielleicht die den Rollrasen angeliefert haben. Keine Ahnung. Naja, ist jetzt Rollrasen ums hässliche Haus und vorne an der Straße vor der Hecke ist jetzt Schotter. Bring mich zum Schotter. Das wertet die Hütte nicht unbedingt auf. Aber was weiß ich schon. Wie gesagt, das Wetter ist herrlich. kein Wölkchen am strahlend blauen Himmel und eine braune Katze stiefelt über eine Einfahrt, setzt sich hin und leckt sich am Schwanz. Wow. Moin. Ja, das Beste ist ja, der Anwohner möchte mit seinem Golf auf sein Grundstück. Gegenüber der Einfahrt befindet sich eine Verkehrsberuhigungsinsel, nenne ich das Ding mal. Sind hier ja einige und der Radfahrer, der die Straße raufkam, war der Ansicht, für ihn gilt diese Verkehrsberuhigung nicht. Und obwohl das Auto eigentlich schon fast auf Höhe der Insel war, dachte der, da fahre ich trotzdem noch durch. Aber offenbar kannten sie sich ja. Was soll ich dazu sagen? Also haben auch hier auf dem Land Radfahrer, besonders der älteren Generation, das war also locker Boomer, wahrscheinlich sogar noch vorher, mehr Rechte. Das war, ja, was soll ich sagen? Genauso stand jetzt in der Zeitung, da ist ein 59-jähriger Radfahrer mit seinem E-Bike irgendwo hergefahren. Ich glaube, das war irgendwie Gelsenkirchener Kante. Ich bin mir nicht sicher. Und dann lag da wohl ein E-Scooter auf dem Boden und dann ist er da drüber gefahren, gestürzt, hat sich schwer verletzt und ist bedauerlicherweise, wie ich das im Moment sehe, scheint heute ja Fahrt in den Mai-Trenni zu sein. Also tanzen tut ja keiner mehr, ne? Die fahren hier alle nur noch Auto, egal. Ja, also ich war bei dem Radfahrer, bei dem Pedelec-Fahrer, der sich dann schwer verletzt hat und bedauerlicherweise im Krankenhaus verstarb. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft, weil da, so wie ich das verstanden habe, ein Roller lag. Warum ich das jetzt erzähle, also es geht gar nicht so sehr darum, dass dieser Mann jetzt verstarb. Das ist, wie gesagt, bedauerlich. Aber ich war immer der Ansicht, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, dann fahre ich so schnell, dass ich im Zweifelsfall bremsen kann, wenn irgendwas auf der Straße ist. Aber das scheint ja heutzutage nicht mehr trendy zu sein. Also ich weiß jetzt nicht, ob der auf der Straße fuhr oder ob der auf dem Bürgersteig fuhr oder ob der auf dem Radweg fuhr. Vollkommen egal. Aber da könnte ja auch mal eine ältere Dame gefallen sein oder ein Kind liegen oder irgendein Kind oder irgendwer was verloren haben. Und dann bretterst du da drüber mit deinem Fahrrad, stürzt und verunfallst. Wahrscheinlich, weil du zu schnell bist. Das ist auch so ein Ding, was ich immer auf der Autobahn faszinierend finde. Ne? Es ist Nacht und ich weiß, ich kann mit meinem Abblendlicht vielleicht so weit sehen, dass ich es gerade schaffe, mit 120 oder so bei einer Vollbremsung, wenn ein Balken auf der Straße liegt, gerade noch so anzuhalten. Und das auch nur, wenn ich andere Autos irgendwie in der Nähe habe, die vor mir noch ein größeres Stück ausleuchten. Aber da kommen Leute mit so 180 an dir vorbeigebraten. So weit können die gar nicht gucken, selbst bei Fernlicht nicht. Also auch dieses Sicherheitsgebaren, wie man es mal vor Jahrzehnten gelernt hat, ist heutzutage wohl nicht mehr trendy. Verstehe ich nicht. Und dann ermittelt die Staatsanwaltschaft, warum da jetzt irgendwas lag. Könnte ja auch eine tote Katze liegen auf dem Weg. Das ist für ein Fahrrad wahrscheinlich genauso problematisch. Nö, ich komme mit meinem Fahrrad und dann hat da nichts zu liegen. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu alt. Aber da wundert mich das natürlich nicht, dass Pedelec-Fahren so gefährlich ist, gerade für ältere Leute. Sonntag, hört ihr? Eine Propellermaschine. Und ein Schaf. Fortpflanzungsorgan vom Baum. Der Baum hat ein Astloch in Form einer Vulva, auch dermaßen ausgestülpt, dass es zum Verwechseln ähnlich ist. Ich mache aber jetzt kein Foto. Nein, nein, das tun wir nicht. Wir sind jetzt im Park, in jenem Schlosspark, in dem wir dann schon mal öfter sind. Ihr kennt das, beziehungsweise die älteren HörerInnen erinnern sich. Die Wiese ist nicht gemäht, die eine Brücke sieht aus wie immer, sie existiert nicht mehr und ja, es blüht vielleicht ein bisschen was, aber das ist auch alles. Also irgendwie alles wie immer. Ich habe euch ja neulich mal erzählt, dass hier diese Rhododendron, ich glaube es ist Rhododendron, gepflanzt worden sind, wo die diesen Graben ausgehoben haben, um diese Dinger zu pflanzen. Und wie ich das jetzt sehe, haben sie es so gemacht, dass es vom Schloss aus eine Art Weg hier in diesen Park gibt. Das heißt, es ist wohl beabsichtigt, dass man später vom Schloss aus hier in den Park spazieren kann, um hier zu Lustwandeln, womit wir wieder bei dem Baum sind. Ach ja, also nur damit die Leute hier verstehen, dass das der Weg in den Park ist. This is the way. Oh, der Wassergraben, den wir hier haben, um das Schloss rum, ist mit einem ekligen grünen Schmodder bewachsen. Das ist mehr als nur ein Biofilm, das ist schon richtig widerlich. Es riecht auch dementsprechend sehr eklig. Hier möchte man derzeit nicht verweilen. Bäh, das ist nicht schön. Wie ich eben schon sagte, die Wiese ist nicht gemäht. Sie ist nass von Tau und an einer dieser Stellen, wo man so einen Pfahl reingeschlagen hat, wo letztes Jahr diese Sonnenblumen und anderen Blümchen in kleinen Inseln auf dieser Wiese gewachsen sind, da stolziert gerade ein Rabe und pickt sich irgendwas Leckeres aus dieser Wiese raus. Mutmaßlich Würmer, wer weiß das schon. Aber ansonsten ist es hier quasi hässlich wie immer. Und geruchstechnisch sind wir da ein wenig belastet. Ich weiß jetzt nicht, ob hier Jauche durch die Lennefe kommt. Also das Wasser hat so einen leicht milchigen Touch. Schönes anders. Es hat aber nicht geregnet, insofern eher verwunderlich. Auch hier, wo die Brücke durch den Baum zerschlagen wurde, ist dieser grüne Glibber auf dem Wasser. Eine ganze Menge Wasserläufer. Hier eher ein Zeichen dafür, dass das Gewässer umgekippt ist. Also sieht relativ tot aus. Ich weiß gar nicht, ist das hier der Abfluss oder wo kommt hier das Wasser her? Das läuft ja nicht nur nach hier rein, das kommt da vorne raus. Ja, dann ist das wohl der unterirdische Abfluss des Burggrabens. Und die Keime für diesen grünen Glibber, die scheinen da durchgekommen zu sein. Hier drüben auf der anderen Seite des Weges, im Teich selber, sieht man das so direkt und in großer Menge nicht. Die Schaltafeln hier im Teich beginnen langsam zu verrotten, sind mit diesen Birken, wie nennt man das, Frau? Diese Dinger von der Birke da, diese sind das Würmchen oder wie nennt man die Dinger, die da dran wachsen, die jetzt da unten auf den Schaltafeln überall rumliegen. Hier diese Blütendinger, die hier auch überall auf dem Boden sind. Die. Oder es ist keine Birke, was ist es denn? Nicht zwangsweise, aber ich meine, das sind diese typischen Birkendinger oder ist das Erle? Was sagt denn die Flora Incognita dazu? Das Flora-Ding. Was? Das ist eine Hainbuche? Ja. Eine Hainbuche. Stände 10 bis 17 cm lang. Eine Hainbuche. Ja, Hainbuchen soll es hier geben, das ist wohl wahr. Kätzchen entwickeln. Kätzchen. Kätzchen. Stände 10 bis 17 cm lang. Eine Hainbuche. Ja, die sollen ja hier auch mit trockenerem Klima. Aha, weil ich kenne diese Dinger nämlich von Birken eigentlich. Und sobald die aufgehen, hast du, wenn du Allergiker bist, je nachdem ein Problem. Also eine Hainbuche. Tja, seht ihr Leute, ich weiß nix. Was weiß ich denn? Nix. Wie immer. Egal. Genau, man muss wissen, wo es steht. Man muss jemanden haben, der nachguckt. Ich habe meine Holde. Das Universallexikon in einem Band. Eine Hainbuche. Ja, so wie ich das meine, ich gelesen zu haben, sind ja Hainbuchen auch für die klimatischen Umwandlungen jetzt, die wir haben, eine optimale Besetzung. Besser als manch anderer Baum, der hier sonst gewachsen ist. Moin. Und definitiv besser als jede Fichte. Hat da hinten einer einen grauen Stuhl neben die Bank gestellt? Sieht so aus. Eine Hainbuche. Ich weiß jetzt endlich, wie eine Hainbuche aussieht. Ist ja der Knaller. Da musste ich jetzt so alt werden, bis ich das erste Mal sehe. Ich verlasse jetzt den Park. Geh über die Holzbrücke, über die Lennefer. Das Wasser ist immer noch so ein bisschen milchig. Und nehme die idyllische Variante des Weges zum Trimmdichpfad. Hier rieseln Blütenblätter herunter. Es ist schön. Und wir haben es hier ein bisschen schattig. Das heißt, mir wird jetzt nicht zu warm. Ist ja auch hier ist so ein Tunnelabfluss für Geocaching-Verstecke. Sollte man aber lassen, denn gerade bei Regen steht hier ein Schild, ist im Bereich des Ufers und dann auch da, wo dieser Abfluss ist, der da relativ tief liegt, besteht da Lebensgefahr durch eine Flutwelle. Schreiben Sie, dann nehmen wir das mal so hin. Wie ich eingangs erwähnte, ist ja heute der 30. April. Morgen ist der 1. Mai und dazwischen liegt die Mainacht, die hier in meiner Kindheit ziemlich exzessiv gefeiert wurde. In den letzten Jahren ist das weniger gewesen, aber hier war es ziemlich trendy, dass Gruppen junger Männer, manchmal waren auch Mädels dabei, aber die tanzten dann lieber, Gruppen junger Männer in Kohorten durch den Ort zogen, um Schabernack zu treiben, Dinge zu verschleppen, zum Beispiel Tore oder irgendwelche Gitterroste von Entwässerungsanlagen ums Haus rum oder so. Und ich erinnere mich daran, als Kind. Wir wollten, oder Mutter wollte mit Großmutter und mir, ich glaube, in den Zoo fahren. Ich bin mir nicht sicher. Es war in den Zoo oder zum Flughafen. Egal. Auf jeden Fall sollte das so eine Feiertagsveranstaltung werden. Ne? So, wir machen mal was mit dem Kind, damit das mal rauskommt. Wir hatten ja sonst nicht viel. Und der Tag begann dann damit, dass wir rauskamen und wir haben halt vor der Garage einen Entwässerungsschacht, wo das Wasser von der Einfahrt sich sammeln konnte, damit es nicht in die Garage läuft und von da aus um die Garage rum irgendwo in die Kanalisation geht. So, und diese beiden Gitterroste, ich denke mal, die haben so 1 Meter mal 40, die fehlten. Da war also nicht viel mit dem Auto aus der Garage rausfahren. Das war dumm. Anderen Nachbarn fehlten die Tore vom Zaun. Und es hat dann doch über eine Stunde gedauert, bis irgendwelche Nachbarn unsere Gitterroste dann mehrere hundert Meter weiter im Garten eines anderen gefunden hatten. Und nachdem die dann wieder sicher auf dem Schacht lagen, konnten wir dann los. Und ich kam zu meiner wohlverdienten Veranstaltung. Natürlich erst später und man hatte da diesen Stress. Ich habe das als Kind gar nicht allzu problematisch empfunden, aber Mama war da schon ziemlich sauer, kann ich auch verstehen. Ja, und solche Sachen, die passierten halt hier öfter, ist noch gar nicht so lange her, da konnten wir dann beim Spazierengehen sehen, dass irgendjemand die Gullideckel rausgehoben hatte und das ist dann natürlich nicht mehr witzig, weil wenn die Gullideckel fehlen, dann kann das für so eine Achse und für so ein Auto schon mal problematisch werden und für die Leute da drin selbstverständlich auch, weil da ist man relativ nah am Unfall, nicht so schön. Dann gibt es ja hier den Brauch, eine Meie zu setzen. Sprich, in der Regel setzt der junge Liebhaber seiner Angebeteten eine hübsche junge Birke, die er mit bunten Kreppbändern geschmückt hat. Und den muss er dann bewachen bis zum nächsten Tag um 6. Weil morgens um 6 ist die Zeit vorbei, in der man derartige Bäume stehlen darf. War früher auch recht lustig. Maibaum klauen war also doch ein sehr angesehener Sport. Da passiert. Wo? An dem Baum. An welchem? Der mit dem nicht vorhandenen Stamm. Der hier? Ja, Borkenkäfer. Siehst du doch. Hier waren überall die Borkenkäfer dran. Irgendwann stirbt dann die Rinde ab und dann fällt die ganze Scheiße runter. Der ist eigentlich tot. Ne? Da geht's auch los. Die sind hier alle so ziemlich am Ende. Und was hat man dem Mädel, was man wie die Pest hasst damals? Das war dann keine Birke, sondern die hat dann, weiß ich nicht, eine Fichte oder irgendwie sowas gekriegt. Keine Ahnung. Da gab es auch irgendwas. Das war dann so eine Art subtiles Mobbing, wenn das Mädel dann keine Birke bekam, sondern diesen anderen Baum. Ich weiß aber nicht mehr genau was. Ist ja auch vollkommen egal. Ja, und manche Gemeinschaften, zum Beispiel unsere Straßengemeinschaft, hat dann auch schon mal so einen größeren Baum aufgestellt. Eben einfach so für die Maifeier, als die meisten Alten noch lebten. Das kam damals noch aus der Siedlungsstruktur. Die sind ja so ziemlich alle relativ zeitgleich dahin gezogen und man kannte sich halt. Deshalb überlegte man sich gerne, lass mal zusammen eine Maifeier machen. Und dann hat man einen großen Baum aufgestellt und dann kam eine Feuertonne in die Mitte der Straße auf den Gulli. Und dann hat man im Carport des Nachbarn gefeiert. Schankanlage, ein paar Bänke, ein paar Tische, die Nacht durch und manche, die noch nicht ganz so alt waren, haben dann auf den Baum, auf die Birke aufgepasst bis morgens um 6, bis sie keiner mehr klauen darf. Und ab und zu musste man auch mal ein kleines Kämpfchen ausfechten, wenn potenzielle Maibaumdiebe keine Lust hatten, sich durch Worte vertreiben zu lassen. Dann ging es auch schon mal handkräftig her. Ich kann mich einmal erinnern, da kamen dann Jugendliche und wollten den Baum klauen. Und dann hat man denen gesagt, Kinders, lass das. Und klar, man stand da, hat ein kleines Kantholz in der Hand oder so, wie das eben so ist. Eigentlich wollte man es ja ins Feuer werfen, aber ja, es waren die Jugendlichen da. Und man hat dann nett und freundlich gesagt, es wäre eine gute Idee zu gehen. Und die kamen dann auf den Trichter so, ja, sie werden ja wohl keine Kinder schlagen. Was ist denn das für ein Argument? Oh, wir sind Jugendliche, wir dürfen jetzt den Baum klauen, weil ihr dürft ja nichts machen. Das haben die aber ganz schnell gelernt, dass in der Mainacht alles erlaubt ist. Also es kam nicht dazu, dass man es musste, aber die kamen dann auch nicht wieder, auch in den nächsten Jahren nicht. Aber so ist es hier auf dem Land, alles ein bisschen wilder. Ja, wir sind dann um 6 ins Bett gegangen und irgendwann um 11, als die ersten dann wieder wach waren, von den älteren Herrschaften, die, weiß ich nicht, schon dann um 2 oder um 1 im Bett gewesen sind, als die dann aufgestanden sind, merkte man dann, okay, die Birke war weg. Also mussten ein paar Leute natürlich nach morgens um 6 dahin gekommen sein und haben den Baum geklaut. Nicht die feine englische, aber auch solche Leute gibt es hier. Wir wussten auch, wer es war. Insofern, aber naja, so sind sie eben. Keine Ehre mehr unter Maibaumdieben. Wie gesagt, in den letzten Jahren ist das weniger geworden. Wir haben auch nicht mehr groß gefeiert. Und auch irgendwelche Schäden haben nachgelassen. Die Tore sind schon über Jahre drin geblieben. Die Roste auch. Das hat ja dann in den ersten Jahren, nachdem das gewesen ist, dass die uns halt die Roste geklaut hatten, da haben wir vorsichtshalber in der Mainacht immer alle Roste rausgehoben, kamen in die Garage. Die Tore wurden festgekettet. Die Mülltonnen kamen rein, weil es konnte auch schon mal sein, dass die fehlen. Das war alles nicht sehr angenehm. Es hat ein paar Jahre auch sehr, will man sagen, exzessive Auswüchse gegeben. Also das grenzte dann schon nicht mehr an Schabernack, sondern das war dann schon ganz hart Sachbeschädigung. Aber ich denke, die heutige Jugend, die hat Besseres zu tun. Die treffen sich, machen irgendwo eine Party oder hängen vorm Computer und machen dann da eben irgendwas. Diese alten Traditionen, dass die eine Straße der anderen Straße den Maibaum klaut, das ist da so nicht mehr. Ja, wir werden heute Abend auch so eine kleine Maifeier machen, ohne Tanz in den Mai. Das haben natürlich früher auch viele gemacht. Dann hat man sich am Dorfgemeinschaftshaus getroffen und dann ist man dann in den Mai getanzt, um den Baum herum. Wie die Hexen um Blocksberg fliegen, tanzten dann manche Maifeierer ums Bäumchen und schwoften da. Ich kann mich da noch an einen älteren Herrn mit weißem Haar erinnern, der schwofte immer gerne. Aber auch das gibt es jetzt hier, so wie ich das sehe, nicht mehr. Ja, und ich habe dann für heute Abend eine kleine Feier geplant, interfamiliär. Wir werden wohl zu dritt sein oder vielleicht zu viert. Ein kleines Blechfass, Kölsch. Ja, ich weiß, ist kein Bier, aber es gibt es halt hier im Blechfass. 5 Liter, dazu totes Grunztier auf dem Grill. Dann ist es auch gut. Ob und was dann hier im Ort passiert, das kriegt man dann vielleicht über das Gejohle mit, was aus dem Ort heraufschallt, oder morgen beim Schrittieren, wer weiß, obwohl das Wetter soll schlecht werden, oder eben am Dienstag aus der Zeitung. Es ist schön hier im Wald, die Belaubung ist dichter, alles so schön grün hier. Man kann nicht mehr weit in den Wald hineinschauen, weil auch einiges an Strauchwerk da ist, Niederholz, das ganze Totholz, die vor sich hin rottenden Bäume, die hier noch wild in der Landschaft liegen, die wachsen langsam zu und die Sonne kommt halt nicht mehr ganz so knallig dadurch. Insofern ist es sehr angenehm zu gehen. Frühling im Oberbergischen. Wir sind auf Höhe des Johanneskapellchens. Ich schiebe jetzt mal ganz kurz eine kleine Kaschwartung ein, in der Hoffnung, dass ich das Ding jetzt mal ebenso finde. Wie ich eben schon sagte, sieht hier alles jetzt ganz anders aus. Aber es könnte gut sein, dass ich ihn auf Anhieb finde. Ja, hier müsste es sein. Es sieht getarnt aus. Ich wühle da jetzt nicht und gehe einfach wieder zurück. Stahlseil liegt hier immer noch in der Landschaft rum. Hat noch niemand mitgenommen. Und die Holde fotografiert wie wild mit ihrem Handy. Gesträuch oder mal gucken. Das ein oder andere Foto wird mit Sicherheit den Weg ins Blog finden. Dann könnt ihr vielleicht auch schauen. Das sehe ich jetzt das erste Mal hier hinter dem Engel. Hier hinter auf der Rückseite sind 2 von diesen Grablichtern drauf. Mit Batterie und also diese Teelichter. Ach, und irgendeiner hat den Aschenbecher kaputtgeschlagen, der hier war. Dort an dieser Stelle, wo sonst immer die Krippe ist. Und dieser Holzengel mit Blechflügeln. Aber sonst ist auch nicht viel mehr passiert. Bis auf, dass der Löwenzahn herrlich gelb in der feuchten Wiese blüht. Schön sieht's aus. Und auch auf den Feldern kommen die ersten Sprösslinge. Ich weiß nicht, ob das der Beginn des Mais ist. Könnte sein. Oder die haben da drüben auf dem anderen Hang noch was anderes gepflanzt. Aber was das genau ist, kann ich von hier nicht sehen. Ein paar Schäfchenwolken hängen am Himmel. Morgen soll es ja nicht so schön sein und regnen. Wenn wir dann spazieren gehen, naja, muss ich gucken, ob es dann eine Lavalieraufnahme gibt oder ob ich die Nachwehen, den Nachhall der Mainacht später einspreche. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch so uninteressant, dass es die Aufnahme unnötig verlängert. Dann lassen wir es ganz. Viele sagen ja auch, in der Kürze liegt die Würze. Aber ich möchte den Leuten, die diesen Podcast zum Einschlafen nehmen, nicht die Grundlage stehlen, ne? Ich weiß nicht, ob unten auf dem Fußballplatz heute was abgeht. Geklatsch halt herauf. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass hier irgendeine andere Vorstellung läuft. Ja, Tennis vielleicht. Ansonsten ist da ja nicht so viel. Und was ist da unten? Eine Wandergruppe? Mir kommt ein Jogger entgegen mit einem kleinen Kind auf dem Fahrrad. Oder ist es eine Joggerin? Jetzt kommt hier ein Auto Full Speed, ey. Was ist das? Das ist ein Arschloch. Moin. Vollkommen egal, dass da ein Kleinkind, weiß ich nicht, dass das wird. Wie alt mag das Kind sein? 3, 4? Ja, 4. Dass da ein 4-jähriges Kind auf dem Fahrrad hier am Straßenrand fährt. Dieser Arsch brettert da mit seinem Karren dran vorbei. Langsam fahren ist ja nicht trendy. Wenn das Kind irgendwann mal einfach so ausschert, weil es das eben nicht kann, ist halt ein Kind. Ja, dann ist das so, ne? Lag halt ein Kind auf der Straße, sorry. Aber wir sind hier ja außerhalb der Ortschaft, da kann man ja heizen, wie man will. Meine Zeit. Sind immer so Dinge, wo ich dann sage, so hart das klingt, um die ist es nicht schade. Also nicht um das Kind jetzt, sondern um so Autofahrer. Aber genauso auch nicht um Radfahrer, die hier um alles Geld der Welt Fußgänger gefährden oder so. Das ist eine allgemeine Rücksichtslosigkeit, die man hier betrachten kann. Insbesondere hier oben auf der Strecke zwischen Lindlar und Vossbruch. Wer den stärksten Antrieb hat, gewinnt. So ist es. Aber wenn sich solche Leute dann mal vermehren und es geht um deren Blagen und sie sind mal zu Fuß unterwegs, ja, dann wird sich aufgeregt über diese rücksichtslosen Autofahrer oder wen auch immer. Wenn es um die eigene Bagage geht, ja dann, das ist natürlich was ganz anderes. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Wenn man im Auto sitzt, sind es halt die Fußgänger und die Radfahrer. Und wenn man Fußgänger ist, dann sind es halt die anderen. Tja, was hat man hier auf dem Feld gepflanzt? Jetzt müsste ich doch mal dieses Flora Incognita anwerfen. Man hat hier wieder irgendwas zwischengebastelt, da, wo demnächst wieder Mais wachsen wird. Ich denke mal, das ist hier so eine Art Gründüngung. Und jetzt gehen wir auf Pflanze erkennen. Blüte oben. Rübsen, Brassica rapa. Der Rübsen oder auch Rübsamen oder die Rübsaat ist eine Art aus der Familie der Kreuzblütengewächse, die Rübsen, was? Gemüse- und Futterpflanze. Ja, die wächst jetzt. Und wenn die durch ist, hier auf diesem Feld, dann wächst hier wieder Mais. Auch schön gelb. Herrlich. Und dann erinnere ich mich dran, wie schön das sein wird, wenn wir demnächst wieder im Norden sind und der Raps blüht. Ach, da ist nur stellenweise die Luft besser, weil da riecht es nämlich dann nach See. Wo wir gerade bei Rübsen, also bei so einem Kraut sind. Die Terrasse sieht noch aus wie Kraut und Rüben. Da muss ich gleich mal was machen. Da liegt noch der Weihnachtsbaum rum, muss man sich mal vorstellen. Ja, ist der Knaller. Ja. Moin. Guten Morgen. Wir befinden uns gerade oben, wie schon erwähnt, auf dem Weg zwischen Lindlar und Vossbruch. Dort, wo die beiden Bäume, die früher mal recht groß und schön waren, jetzt gekappt sind, den Fußfall flankieren, hinter dem dann diese Bank steht, die immer so dreckig ist und wo irgend so ein Spast mal dieses Hakenkreuz reingenagelt hat, also in diesen Fußfall. Ihr erinnert euch vielleicht, da, genau da. Und dann kommt mir da diese Wandergruppe entgegen und einer hat eine Literatur in der Hand und erzählt, ja, die Bäume sind seinerzeit mal als Strommast missbraucht worden. Und jetzt wird ein Schuh draus, weil ich hatte ja neulich erzählt und auch mal ein Foto eingestellt, dass da diese Isolatoren dran sind an dem Baum, also eingewachsen. Und das ist es dann. Also früher als Strommast missbraucht. Jetzt wüsste ich halt gern, wo diese Information herkommt. Weil die war mir nicht bekannt. Bergisches Wanderland, weil die scheinen ja hier irgend so eine Route zu gehen. Auch hier ist dieses Rübenzeug, aber das scheinen die schon eingeebnet zu haben. Ne? Also Pflanzen. Das wuchs und dann sind sie hier drüber geackert. Weil hier sind diese ganzen Pflanzen schon flach im Boden drin. Und das sieht aus, als hätte man das geeckt oder gepflügt und dann geeckt. Nur am Rand stehen die Pflanzen noch so hoch wie eben auf dem anderen Feld. Sollen wir mal gucken, dass wir den Weihnachtsbaum zerlegt bekommen. Ist ja nicht sehr schön, aber muss ja mal ein bisschen was machen hier. Wenn wir heute Abend grillen wollen. Das sieht ja aus auf der Terrasse. Das ist die blanke Gruselgeschichte hier. Und das nadelt alles. Also so eine Nordmann-Tanne nadelt doch jetzt im Mai. Wenn man sie schneidet, riecht es aber immer noch schön nach Tanne. Also einen vernünftigen, ich rede mit mir selber, einen vernünftigen Geruch haben die immer noch, wenn man sie schneidet. Der Nachteil ist natürlich jetzt, wo die Äste so trocken sind, ist das natürlich nicht ganz so schön beim Schneiden. Aber naja, irgendwas ist ja immer. kann man ja keinem erzählen, dass man hier im Mai den Weihnachtsbaum zerlegt. Die Plastiktanne meiner Kindheit, die hat es immer bis Ostern geschafft in der Regel. Dann wurde umgeschmückt. Aber die war dann auch nicht so trocken. Wir müssen uns irgendwann mal so einen Schredder kaufen. Wollte ich ja sowieso immer schon mal. Dann könnte man das Zeug hier häckseln und dann ist gut. Was auch total schlimm ist, ist jetzt diese ganzen Nadeln, die hier liegen. Guck mal, wie das aussieht. Das kann man da überhaupt nicht vernünftig wegkehren. Bräuchte man jetzt einen Laubsauger. Oder normalen Staubsauger, das geht auch. Aber der ist danach auch Fritte. Und Flugzeuge und Glocken. Ich sag ja, hier auf dem Land sonntags immer Hölle. Aber wisst ihr ja. Ja, es gibt den Aufräumen-Podcast, gibt es auch den Terrassereinigungs-Podcast wahrscheinlich jetzt. Das ist jetzt das ganz Neue. Ist gleich die braune Tonne wieder voll. Ich kann hier zweimal gehen hier. Dass ich den Baum hier weg habe. Verdammt. Ja, hätte man ja auch schon mal viel früher machen können. Aber Faulheit ist eben Faulheit, ne? Ich bin da nicht so der Freund. Man hat ja auch anderes zu tun im Keller. Ihr kennt das. Und plötzlich ist dann wieder Frühling. Da will man draußen was machen, dann sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ein Trauerspiel. Jedes Jahr dasselbe. Aber was mich ja wundert, ist das Wasser in diesem Brunnen. Das ist noch relativ klar. Das ist gut gelaufen. Also der Filter, der macht das schon ordentlich. Problem an der Sache ist nur, den jetzt irgendwann zu reinigen, das wird nicht schön. Weißt du, was ich meine? Aber das mache ich nicht heute. Lasse ich irgendwann anders mal ablaufen. Tja, dann gehe ich den wohl mal ausleeren. Dann machen wir die zweite Hälfte rein. Wir haben hier jetzt zwei Regentonnen stehen. Und diese Regentonnen haben Deckel. Wer hätte es gedacht? Ja, und auf diesen Deckeln steht dann auch ab und zu mal Wasser. Und jetzt in diesem Fall ist da irgend so ein braunes Zeug drauf. Und ich mutmaße mal, das ist die Asche von dem Kamin unserer Nachbarn. Denn das ist so ein braunes, widerliches Zeug. Hätte man unter normalen Umständen einatmen können oder müssen. So. Wird voll. Die Kletterhose müsste ich auch noch schneiden. Und die Wiese hat nach dem Schnitt von letzter Woche auch ordentlich zugelegt. Hätte man ja prima verbrennen können, wenn... Ja, wenn man... Wenn man eine Feuertonne hätte, haben wir aber nicht. Deswegen Pech gehabt. Schade. Naja. Ist halt so. Einige meiner Hörerschaft kennen bestimmt The Grand Tour und erinnern sich möglicherweise an die ersten Episoden im Zelt, als sich die drei Protagonisten in oder auf die virtuelle Conversation Street begaben, um locker zu plaudern. Mangels PlauderantInnen begebe ich mich, Trommelwirbel, auf die Commentation Street. Psst, das ist der Name des neuen Programmpunkts für die Kommentare. Man muss ja auch nichts plagiieren, woll? Kommentieren aber auch nicht, darum eilen wir heiter weiter zur PV-Anlage. Neues von der PV-Front. Freispruch für den Grundversorger und Asche auf mein Haupt. Ja, ich war ungerecht und ich gebe es offen zu, denn der in der letzten Episode fälschlich meinerseits beschuldigte Grundversorger hat alles richtig gemacht. Wer stattdessen richtig Bockmist gebaut hat, war die Büromitarbeiterin des Anlagenbauers. Naja, zuerst hat sie zugegebenermaßen nichts gemacht, weil sie die Unterlagen des Installationstechnikers nicht richtig gelesen oder verstanden hat und annahm, dass die fertige Anlage noch nicht fertig sei. Also die, worin steht, dass er zwei Wechselrichter verbaut hat, sie aber annahm, dass der zweite noch fehlt. Dann riefen wir an. Nach einem Anfall von Arbeitseifer wurde uns erläutert, dass noch Unterlagen unsererseits laut Anlage fehlten und ich die Anlage melden müsse. Umgehend habe ich die Anlage angemeldet und die Unterlagen rückgesendet. So sollte eigentlich alles seinen Gang gehen. Ging es aber nicht. Woran es hing, wurde uns schnell klar, nachdem meine Holde drei Wochen später nochmals anrief, die Kontaktdaten des Grundversorgers erfragt und diesen kontaktiert hatte. Laut Grundversorger hat man bei der Anmeldung zum Zählerwechsel zwei Optionen. A. Dass der Grundversorger einfach vorbeikommt, um den Zähler zu tauschen, oder B. Dass man einen Termin machen möchte. Die Bürodame des Anlagenbauers hatte B angekreuzt, soweit in unserem Sinne. Zudem hatte sie uns gesagt, der Grundversorger würde sich zwecks Terminierung des Zählertauschs mit uns in Verbindung setzen. Das war jedoch Bockmist, denn wenn dieser Haken gesetzt wird, erwartet der Grundversorger, dass sich der Anlagenbetreiber zwecks Terminierung meldet. Und erwartete. Hätten wir uns nicht gemeldet, mutmaßlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Nichts, was die Büroistin vielleicht wissen hätte können, denn wenn das Hauptgeschäft Solaranlagenbau ist und man das rundum sorglos Komplettpaket verkauft, könnte man erwarten, dass die zuständigen MitarbeiterInnen entsprechend geschult sind. Zumal auch angenommen werden kann, dass so ein Fall Tagesgeschäft ist, wenn man seit Jahren PV-Anlagen errichtet. Offensichtlich wohl nicht. Da nützt es nichts, dass von der Beratung über die Komponenten und das Montagepersonal eine perfekte, saubere Installation hingelegt wurde, wenn abschließend die geballte Inkompetenz auf einem Bürostuhl sitzend alles zunichte macht. Das hat meine Holde dann auch mit dem Geschäftsführer verhackstückt, der sich jetzt selbst kümmern wird. Alles neu macht der Mai und vielleicht geht in diesem Monat dann sogar die Anlage ans Netz. Bis dahin steht noch der Mai-Feiertags-Lavalierschrittiergang aus. Doch hört selbst. Und? Ist da ein Maibaum? Da hinten, da steht ja einer. Ja, genau. Haben sie ja gestern gefeiert. Mai. 1. Mai 2023. Irgendwie muss ich zugenommen haben. Hast du eben gemerkt, als ich über diesen Gullideckel gegangen bin, wie der gepoltert ist? Mann, Mann, Mann. Irgendwann haben die das ganze Fenster zu mit ihren CMB. Also hier neben der Haustür, die ist aus Glas, gibt es noch eine kleine Glasscheibe. Und jedes Jahr, wenn die Sternsinger kommen, beziehungsweise wenn man sich einen Aufkleber kaufen kann, hier irgendwo im Geschäft, da braucht nämlich dann keiner mehr singen kommen. Den kauft man sich einfach und dann klebt man sich dann an die Scheibe. Und hier hat jemand seit 2015 aber auch kein Jahr ausgelassen, um das zu tun. Ich wusste gar nicht, dass Otto Lob Heiligabend geboren wurde. Ja, das wollte ich mir jetzt angucken. Aber es ist ja interessant. In diesem Hause wurde am 24. Dezember 1834 Otto Lob, Komponist zahlreicher Volks- und Studentenlieder, geboren. Heiligabend ist ja... Nee, wusste ich nicht. Und wir haben ja hier auch den Otto-Lob-Platz und einen Baum, in dem mal irgendein Schwachmat ein Hakenkreuz geschnitzt hat. Wir scheinen hier noch einiges an Nazis zu haben, was? Schön mit Bruchsteinen haben sie hier diesen, weiß das nicht, Otto-Lob-Winkel oder doch da vorne, ne? Das ist ja die Straße. Ja, aber da auf dem Baum, das ist jetzt eindeutig sichtbar. Kann man sich auf Bruchsteine setzen. Aber echt hier, das ist ja unglaublich. Ist mir an dem Baum nie aufgefallen. Ja, wir waren hier früher schon mal öfter. Aber das ist ja... Lass mal zum Haus Plietz gehen. Gehen wir da nochmal in Küttelsbach angucken. Die alte Stellmacherei Klein. Franz Klein, geboren 1884, erwarb Anfang des 20. Jahrhunderts das Grundstück und hat hier eine Stellmacherei errichtet. Diese wurde dann in späteren Jahren von seinem Sohn Paul, geboren 1922, übernommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand immer weniger Bedarf an Stellmacherarbeiten, sodass Paul Klein auf Karosseriebau umstellte und sich ideenreich mit der Entwicklung landwirtschaftlicher Geräte befasste. Große Beachtung fand sein Fahrzeuganhänger mit Kippvorrichtung. Daraus erwuchs ein erfolgreicher handwerklicher Betrieb, der in vielen weiteren Gewerken, unter anderem Fertigung feuerverzinkter Balkon- und Treppengeländer, tätig war. Nach dem frühen Tod von Paul Klein im Jahre 1981 wurde die Werkstatt an unterschiedliche Handwerksbetriebe verpachtet. Später wurde das Gebäude von der Lebenshilfe Lindler e.V. erworben und dient seit 2006 als Treffpunkt für Menschen mit und ohne Behinderung. Heute erinnert ein kleines Stück feuerverzinkter Zaun mit dem Schriftzug Klein an die ehemalige Werkstatt. Verkehrs- und Verschönerungsverein Lindler e.V. Eine Plakette am Haus. Wusste ich auch nicht. Wir gehen in die öffentliche Parkanlage am Haus Plietz und sehen die Rückseiten einiger Häuser. Und hier scheinen ja einige Bäume abgesägt worden zu sein in den letzten Jahren. Bin ewig nicht mehr hier gewesen, immer nur außen dran vorbeigegangen. Schade eigentlich. Ja, hier hat sich richtig was getan. Früher, in meiner Kindheit, hieß das Ding der Entchenpark oder der Entenpark. Da waren hier noch so zwei Teiche, ein kleiner und ein großer. Auf dem großen war so eine Hütte auf so einer kleinen Insel, wo immer irgendwelche Enten waren. Und Hier hat man sich zum Spielen getroffen. Hier habe ich auch irgendwann meinen ersten Molch eingesetzt. Jetzt ist das hier ein Spielplatz. In der Mitte vom Park haben sich mal mehrere Nadelbäume befunden. 7 Stück an der Zahl. Die hatten auch Nummern und die sind jetzt abgesägt. Das ist unglaublich. Was haben wir oft hier drin gestanden in diesen Bäumen und es war so dunkel und der Knaller ist, die Nägel stecken hier noch drin, ne, mit den Nummern, die damals hatten. Hat die einer geklaut oder was? Ich weiß es nicht. Aha. Und hier wird ein neues Spielgerät gebaut, ist noch im Bauzaun. Drehteil für Kinder noch abgezäunt. Und dann gibt es hier ein Monument, ein Denkmal, 1987 den Lindlerer Steinhauern gewidmet. Und einen kleinen Garten, was immer hier wächst, essbares Lindler. Da können sich alle Bürger dran beteiligen und alle auch was ernten. Aha, hier in diesem Garten. Also ich sehe, ja, jetzt im Moment nicht. Jetzt im Moment sehen wir hier nichts, also wir sehen hier schon was. Es ist, sind kleine Parzellen. Und da sind eine Menge schöne Blumen, die ich jetzt nicht essen wollte. Aber gut. Auch hier sind die Bänke leider sehr heruntergekommen. Und ansatzweise sind die Teiche noch zu sehen. Der Küttelsbach fließt hier immer noch her. Den lassen sie hier noch leicht durchmäandrieren. Ja, und man sieht hier immer noch abgesetzt den kleinen Teich. Hier gab es eine kleine Landbrücke. Heute ist hier nur noch ein Ast. Da konnte man früher hergehen und ja, es ist hier so ein bisschen versumpft, wo der kleine Teich war. Und das ist eben der Abfluss des... Und dass der Baum hier so schief steht, das ist aber auch neu, ne? Ja, der ist wirklich... In 2 Wochen ist der hier einfach abgeknickt. Das ist ja... Nein, das ist ein Scherz. Ja, ist ein bisschen runtergekommen hier der Park. Was wollt ihr erzählen? Achso, der Grünborn. Wir haben hier echt laute Vögel. Der Grünborn fließt ja unter der Fabrik durch und kommt dann hier raus. Und hier ist eine wunderschöne, ich denke mal, japanische Zierkirsche. Ich kann mich auch irren, aber das sieht klasse aus, oder? Ist der schön oder ist der schön? Der ist doch schön. Sehr, sehr schön. Die alte Brücke, die es in meiner Kindheit gab, die gibt es immer noch. Die haben sie aber jetzt mal irgendwann repariert. Wobei, sie schwingt noch wie damals. Hier gibt es ja mehrere davon. Wird ja mal besser. Oder vielleicht auch mal den Gegenschuss machen. Von hier oben her. Aus einem Spalt in mehreren Bruchsteinen kommt das Wasser aus dem grünen Born hier unter einer Zugangsröhre raus. Wo der jetzt oben eintritt, genau weiß ich nicht. Das ist auch auf Privatgelände. Interessant ist das Schild. Öffentliche Parkanlage der Gemeinde Lindlar mit Kinderspielplatz, Grünflächen, Teichanlage und Bachlauf. Nun, Bachlauf ja, Grünflächen ja, Teichanlage, ein Teich ist es ja so gesehen nicht. Es ist mehr so ein Pflanzensumpf, aber warum nicht? Wir könnten ja mal kurz zu den Weiden abknicken. Einfach mal so Spaziergang technisch. Da diese beiden Straßen. Eine ist ja, glaube ich, die Nordwestallee, ne? Die könnte man mal nehmen. Und dann auch noch mal die zu den Weiden. Weil da müssten wir ja quasi vor dem Steinbruch landen. Und dann habe ich das auch mal gesehen. Wir knicken vom Steinhauer Pfad. Ja, das ist dieser Rundweg Steinhauer Pfad. Jetzt nicht der eigentliche Steinhauer Pfad. Kurz ab. Nehmen die Verbindung zur Nordwestallee. Das war hier früher die eigentliche Durchgangsstraße in Richtung Altenlinde. Da ist also Schluss. Dann ein höher. War nirgendwo eine Meie. Aber umgefahrene Lampen. Ja, das passiert schon mal. Hier ist immerhin die Rettungswache Lindlar. Wobei ich nicht glaube, dass die das umgefahren haben. Aber interessanterweise, das Haus, in dem die sind, das sieht ja älter aus. Ja, das ist ja nur ein Übergang. Ja. Ja, das ist schon richtig. Ist das ein Übergang. Aber die haben ja unten noch verputzt und oben Fachwerk. Und da oben ein Stückchen weiter das Haus, das sieht genauso aus. Und hier ging ja damals quasi der Weg auch zu den Brüchen rauf. Insofern, ja, und die Straße heißt auch nicht zu den Weiden, sondern zur Weide. Sie ist hier unten klassisch das Haus mit Bruchstein, Mauerbruchstein und obendrauf Standardgiebel in Fachwerk. Ich stehe jetzt vor dem Tor des Steinbruchs. Und hier steht Ausstellung geöffnet. Betreten der Ausstellung und des Betriebsgeländes auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder. Dann hat man das mit dem Tor so geklärt, dass es da einen kleinen Zu-Fuß-Weg hingibt. Man könnte vielleicht auch von hier unten nebenher durchgehen. Aber man hat jetzt hier ein anderes Schild dran geschraubt. Das Team der BGS GmbH hat halt mit auf Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers und der Gesundheitsbehörden bitten wir unsere Kunden, das Gelände nicht zu betreten. Wir sind für Sie per Telefon oder E-Mail zu erreichen. Telefonnummer. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage und auf Facebook. Das hängt seit 3 Jahren da. Okay. Ja, es ist schön hier. Ich würde ja gerne von dieser Seite aus mal aufs Gelände gehen, aber nicht heute. Und es geht auch darum, dass da oben ja vielleicht noch die Reste, zumindest im Gelände, die Reste der Grube Astraea oder Gottesgabe zu sehen sein könnten. Was da funktionieren wird, ist, denke ich, wenn man es wirklich möchte, es gibt ja die Möglichkeit, hier oben über die Brüche auf das Gelände zu kommen. Und da ist ein legaler Zugang möglich, weil sich da oben auch die Ausstellung befindet. Und sollte sich dann, sofern man rechts geht, keine Schranke oder keine widersprüchlichen Schilder befinden, dann könnte man eigentlich auch über das Gelände hier runtergehen und ist dann auf der anderen Seite vom Zaun. Insofern, was soll's. Das probiere ich dann bei Gelegenheit mal aus. Heute aber nicht. Heute ist mir warm, denn ich habe eine Jacke an und gehofft, dass die Sonne nicht rauskommt. Tut sie aber. Und das bisschen bergauf nach dem Kölsch von gestern Abend führte dann dazu, dass ich jetzt hier in der Fließjacke öle. So sieht's aus. Ein ekliges Fliegvieh ist mir hinter die Brille geflogen. Wollte mein Auge fressen. Ja, die kann doch nicht einfach reinkommen. Ja, sowas. Die müssen schon draußen bleiben. Frechheit. Was den Insekten heutzutage alles einfällt, das ist eine Unverschämtheit. Nee. Kein Stück. Das ist wie mit den Kindern. Die sind genauso. Sagt denn die Uhr? Erst 3,6? Das ist nicht viel, ne? 3600 Schritte ist nicht viel. Könnten wir noch zu der Baustelle gehen? Ja. Ist ja hier halbwegs gerade. Wie gesagt, das Interessante ist, wir hatten ja früher den Zugang hier über diese Straße und dann ging es hier runter auf Altenlinde an. Also quasi, man biegt ab von der Kamperstraße gegenüber den kleinen Stichweg in die Brungerststraße, wo die Nordwestallee abgeht. Und die Brungerststraße, die knickte dann hier im Bereich der Tankstelle, ehemals Total, jetzt SS, gehört aber, glaube ich, SS gehört zu Total, wie auch immer, knickte das dann ab auf die ehemalige Provinzialstraße, jetzt Altenlinde. Und in dem Bereich, wo hier jetzt diese alte Villa steht, die sehr schön hergerichtet worden ist, und hier vorne, wo die Selbstwaschanlage sich befindet, da war früher, ja, ich denke mal, so ein Sägewerk bzw. ein Holzhandel, irgendwie sowas. Und rüber auf die Fläche, wo halt die Selbstwaschanlage ist, da war die frühere Genossenschaft. Und dieses Sägewerk ist dann irgendwann abgebrannt. Das war ein richtig großes Feuer. Das war so in den 80ern. Und hier die Genossenschaft, die ist dann umgezogen. Ich glaube, Mobau hießen die, in das ehemalige Kaufhaus Dahl. Denn dieses Kaufhaus Dahl, da ist heutzutage das Engelscafé drin. Da war früher mal das Elan, so eine Kneipe. Wir haben das immer Aquarium genannt, weil die halt so eine große Glasfront hatte. Und jeder, der da vorbeikam, der musste natürlich in irgendeiner Form posen. War ja wichtig, weil das große Fenster ging halt zur Ortsmitte, Hauptampel raus. Und die Leute, die dann vor dem Fenster saßen, die waren dann auch in erster Linie da, um gesehen zu werden. Es war die große Konkurrenz zur Gaststätte Biesenbach. Und diese Gaststätte war ja früher die ehemalige Küsterei der Lindlarer katholischen Kirche. Aber wie man jetzt weiß, hat Haus Biesenbach diese Zeit überstanden und das Elan ist weg. Wie eben erwähnt, ging Mobau, also die Genossenschaft, in die Gebäude des ehemaligen Kaufhaus Dahl, weil Kaufhaus Dahl relativ groß und hässlich am alten Busbahnhof gebaut hatten. Das war so ein typischer, wir haben es genannt, CDU-Bau. Damals in den, ich meine, es muss Anfang der 80er gewesen sein, sicher bin ich mir nicht. Und ja, da war halt dieses Kaufhaus und irgendwann wurde das abgerissen und jetzt ist da unser Rewe. 8 Jahren gab es ein spontanes EOP im Zunftstübchen. Aha, ich erinnere mich. Waren Leute aus Lübeck hier, was? Ja. Es war damals, als mir einer fast den Griff von meinem Auto abgerissen hat, weil die Jacke eingeklemmt war. Auch daran erinnere ich mich. Egal. Ja, und neben dieser jetzigen schön restaurierten Villa, wir springen wieder zurück zur Brungerststraße, da befand sich ein großes Lager, wo das Salz und der Split für den Winterdienst gelagert wurde. Aber das haben sie dann ja irgendwann abgerissen. Da ist jetzt eine schöne grüne Wiese. Das Haus ist restauriert und es sieht sehr schön aus. Und das sind dann diese Kleinode hier im Ort und die dann auch, wenn man da durchgeht, die Blicke auf sich ziehen. Sehr schön gemacht. Respekt. Hat ein schönes Bild. 620 Tage am Stück dein Schrittziel erreicht. Ja, gut. Das mache ich ja jeden Samstag nicht. Insofern, ich könnte jetzt eine Statistik machen, so und so viele Samstage am Stück mein Schrittziel unterbrochen. Das wäre doch mal was. Vielleicht gibt es einen Wochenzieldurchschnitt sozusagen. Ja, den kann man ja irgendwie zusammenrechnen. Da muss man die Daten nur irgendwie in Excel kriegen oder in vergleichbares Tabellenkalkulationsprogramm. Und dann wird das schon. Ah, hier liegt eine Maie, ja, hinterm Auto. Ja, die war wohl auch irgendwo festgemacht mit, ich denke mal, mit einer ganzen Menge Kabelbindern. Und die liegt jetzt hier hinter einem Auto rum. Aber sie war nicht geschmückt, es war einfach nur die traurige, abgesägte Birke. So, das Bürgerhaus Falkenhof. Da schauen wir doch auch mal. Hier ist ein lustiges Schildchen dran. Bürgerhaus Falkenhof. Dieses Gebäude war früher in Lindlar ein Schulpavillon. Im Juni 1979 wurde auf einer Gemeinderatssitzung in Lindlar der Beschluss gefasst, das Gebäude als Begegnungsstätte in Falkenhof zu verwenden. Am 16.02.1982 wurde die Trägerschaft für die Begegnungsstätte von der Gemeinde Lindlar dem 1980 gegründeten Bürgerverein Falkenhof e.V. übertragen. Von der Gemeinde Lindlar wurde dieses Bauvorhaben finanziell unterstützt. Am 27.03.1982 wurde mit den Arbeiten für das Bürgerhaus als Begegnungsstätte für alle Bürger von Falkenhof begonnen. Die Arbeiten wurden von den Mitgliedern des Bürgervereins und den Falkenhofer Bürgern ausgeführt. Am 24.07.1982 konnte das Bürgerhaus seiner Bestimmung übergeben werden. Ein Schulpavillon. Das ist jetzt natürlich interessant, wenn ich drüber nachdenke, aber der hatte nicht diese... Ich wüsste nicht, dass wir hier in Falkenhof ein Schulpavillon hatten. Also, weil wir hatten ja hier auch keine Schule. Was ich aber weiß ist, wir hatten... An der alten Schule in Lindlar, da wo jetzt die Kreissparkasse ist, da hatten wir ja die unteren Klassen unten, also quasi auf Höhe der Eichenhofstraße. Und dann konnte man eine Treppe hochgehen und oben war dann noch ein Pavillon, wo wir im vierten Schuljahr oder so dieses, wie hieß das noch, das war Fernsehen im Endeffekt. Die hatten da immer so Schulsendungen im Fernsehen gehabt vormittags. Und die konnte man da empfangen oder auch Videos gucken. Und das ist in so einem Pavillon passiert. Aber ich meine, naja, ich kann mich kaum noch erinnern, wie der ausgesehen hat. Er war auf jeden Fall hell. Er war nicht so braun gestrichen wie das Ding hier. Aber wer weiß das schon. Vielleicht haben sie den ja einfach da abgebaut und hier aufgebaut. Weil wo soll er sonst herkommen? Umlackiert. Ja, oder die alten Eternitplatten abgeschraubt und dafür Holz drumherum gemacht. Kann ja auch sein. Ich meine, der hatte auch einen Flachdach damals. Schau mal, hier steht ein alter Mustang. Und zwar ein ganz alter Mustang. Ich denke mal aus den 70ern oder so, oder aus den 60ern sogar. Die typische Mustang-Form. Ja, in Babyblau. Hübsch. Da steht auch eine Maie. Guck, eine kleine Maie. Und geschmückt. Und hinten im Garten liegt noch eine. Das heißt, hier auf Falkenhof wurde wohl geklaut. Da schau an. Dieser Feiertag, der gilt ja hier für uns, ne? Aber ich habe so das Gefühl, der gilt grundsätzlich nicht für Arbeitnehmer aus dem Osten. Die dürfen Häuser abkleben, streichen. Nur Lärm dürfen sie, glaube ich, nicht machen. Also wenn jetzt hier einer mit dem Abbruchhammer anfängt, dann hast du wahrscheinlich das Ordnungsamt am Start. Aber wenn hier nur einer seine Bude abklebt, mein Gott. Ja. Ich soll jetzt als Fußgänger die andere Straßenseite benutzen. Tue ich nicht. Autos dürfen hier auch nur 30 fahren, also weil hier jetzt gleich eine Baustelle kommt, nämlich die, von der die Holde eben gesprochen hat. Und Da hält sich aber keine Sau dran, weil es ist ja Feiertag. Warum soll man sich da an eine 30er Beschränkung halten? Und tatsächlich ist hier immer noch der Müll von neulich in diesem Behältnis, also der Müll von Silvester. Und es scheint wohl auch so zu sein, dass man hier Fahrbahnen anlegt. Hier ist also so eine Art Straße gebaut worden, eine Fahrbahndecke. Bauen die jetzt hier einen Parkplatz oder werden hier vorne Häuser angebaut? Das ist jetzt die Frage. Gehe ich auch von aus. Könnte gut sein. Auf der einen Seite eine Doppelhaushälfte, dann kommt hier die Straße rein. Der Gulli-Anschluss ist schon gemacht. Und hier auf der anderen Seite kommt dann wahrscheinlich das zweite Haus hin. Können wir mal gucken, ob wir diesen Cache finden. Ich auch nicht. Aber zu wissen, wo er ist, ist ja schon eine andere Nummer. Dann kann man da ja zur Not noch mit dem Fahrrad hinfahren. Ja, ich glaube ja. Bei uns oben stand keine Zwischenstation. Muss ja auch nicht. Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Und zwar suchen wir den Fahrradtrassenweg Sylt. Alles klar. Dann fahren Weil da Sie. Da ist ein Schildchen und wir wollten Richtung Overath. Ja. Das ist genau. Das, ja. Wir sind ein Stück zurück. Erklärst du das? Du kannst das besser erklären. Wo wollten Sie? Also Sie sind von da gekommen, oder was? Nee, wir sind von da unten gekommen. Sie wollen auf die Trasse. Sie wollen auf die Trasse. Ja. Ja, es gibt also zwei Möglichkeiten. Sie können hier auf die Straße fahren, aber hier geht es ein bisschen steiler hoch, aber ich denke, das wird mit Elektrounterstützung klappen. Also hier hoch, dann rechts halten. Ja. Und ungefähr so in dieser Richtung, da kommt so ein braunes Gebäude, das ist das Bürgerhaus. Ja. Und da geht die alte Sülztalstrecke ab, also die alte Trasse ab. Mhm. Die ist da beschildert. Vielen Dank. Bitte. Gerne. Viel Erfolg. Danke. Nö, wir können ja hier dann bei Gelegenheit mit dem Fahrrad hochfahren und dann noch loggen. Rund um Köln. Und dann stehen die Anwohner hier auf der Nord-Süd-Verbindung zwischen Lennefetal und hier dem Rhein-Höhenweg, sprich der Rheinstraße, und Glocken mit Kuhglocken. Das ist ja fast wie Silvester im Allgäu. Schöne Grüße an dieser Stelle. Hatten wir ja auch mal. Auch hier oben ist das Feld gepflügt. Silvester im Allgäu, ja. Die haben doch, war doch vor ein paar Jahren, da haben sie gesagt, man sollte doch nicht Pyrotechnik hochballern, sondern stattdessen lieber mit Glockenläuten, Silvester. Und dann haben doch in Allgäu und überall die Leute mit Kuhglocken geläutet. Ich doch auch. Habe ich auch einen Podcast gemacht. Quasi nicht das neue Jahr einknallen, sondern einläuten. Für dich? Ja, aber ich kenne Podcaster, die haben das gemacht. Deswegen die Grüße. Das haben sie hier ordentlich gepflügt. Auch hier war dieses Rübsamenzeug drauf. Einzelne Pflanzen sieht man noch. Und auch hier noch am Feldrand blühen die zwischen den ganzen Butterblumen, sprich zwischen dem ganzen Löwenzahn. Soll ja von Hand gehen. Also hier soll ja ein kleiner Fiesling sein. Hier ist eine komische kleine Hülse. Ein ehemaliger Dübel. Keine Ahnung, wo der war. Kommt ein ganzer Pulk, aber hier kommen eine ganze Menge Leute hoch. 298, 299. Ein kleiner Fiesling. Ich verstehe es nicht. Ich finde hier diesen Cache nicht, das ist zum Kotzen. Die Bank schon angehoben damals. Dann ist hier dieser Mülleimer. Aber der wird ja wohl nicht am Mülleimer sein oder unten drunter als Nano, ne? Ist ja schlimm. Das macht mich echt fertig. Klappen wir eben mal kurz nach vorne. Ich will das nochmal. Irgendwann müssen wir das doch mal sehen. Da unten ist ein, da sind zweimal Doppelmuttern. Was bei dir auf der Seite? Außen auch nicht. Dahinter geklemmt ist es auch nicht. Das war echt zum Kotzen. Willst du da nochmal gucken? Ich will doch mal hier selber sehen. Ich verstehe es nicht. Muss doch hier irgendwo sein. Das Astlöchelchen hier. Die hatten ja auch mal in irgendwelchen Astlöchern so Dinger, ne? Ja, wir können doch nicht so doof sein. Vor allen Dingen reicht das ja angeblich, sich hier hinzusetzen. Was ist mit so Grünfiesen? Ja, wäre eine Alternative, aber da müsste ja hier irgendwas. Ich lese nochmal das Listing, glaube ich. Ach ja. Ich dachte, das ist jetzt hier ein Tier, dabei wühlst du in den Baratten. Hier voll in der Sonne sitzen, das ist sowieso so ein Ding. Mach mal eine Pause. Mehr Details. Schwierigkeit 4. Nicht im Dunkeln. Ist ein kleiner, aber feiner Nano. Achtet auf die D-Wertung. Kein Werkzeug, nichts auseinanderbauen. Lass die Bank heile. Die Dose hat den Frühlingscheck hinter sich, kann weitergehen. Trotz Vorlockhilfe nicht gefunden. Nano. Ein Nano. Keine Ahnung. Glaube ich aber nicht, dass das so ein Fiesling im Boden ist. Ja, es gibt ja auch diese Möglichkeiten, weißt du, es gibt diese Doppelschrauben. Ja, diese Hutschrauben. Ja, aber es gibt auch manchmal diese... Wenn du kein Werkzeug brauchst und nichts auseinandernehmen musst, dann machst du keine Schraube ab. Da musst du was auseinandernehmen. Ja, vielleicht ist die ja nur handfest aufgedreht. Das ist egal, trotzdem musst du auseinanderschrauben. Aber ich sehe hier keinen fucking Nano. Aber ich kann mit meinem Handy nicht vernünftig unter diesen Mülleimer gucken, mit dieser Spiegelfunktion. Kannst du da drunter gucken mit deinem Handy? Unter diesen Mülleimer. Lasst die Bank heile. Also wenn hier wenigstens irgendwie was, so, man kennt ja die Sachen, dann ist es mal ein Kronkorken oder ja. Aber so ein komisches Ding hier mit, bin kurz davor, den auf die Ignore-List zu tun. Ja, das sind wir seit 3 Jahren dabei. Manchmal denke ich dann auch, ja, vielleicht ist ja hier irgendwie so ein Messpunkt, aber Messpunkte sind ja in der Regel keine Nanos, ne? Warm Schnauze voll also auf nach Hause. Und auf dem Nachhauseweg, ja, wie soll ich sagen? Zufällig erfuhren wir dann die Umstände, wie der Maibaum hinter das Auto kam. Ein Mädel bekam diesen nämlich gesetzt, mittels Kabelbindern an die Straßenlaterne vor die elterliche Garage, in der, wer hätte es gedacht, gemaifeiert wurde. Gegenüber im Garten fanden zeitgleich ebenfalls eine Maifeier statt und nachdem irgendwann das Garagentor geschlossen worden war, fand der Maibaum von der Laterne den Weg in den nachbarlichen Garten. Traurige Mienen danken es ihnen. Wie er aus dem Garten wieder den Weg zurück vor die Garage neben das Auto fand, ist nicht bekannt. Wohl aber, dass er dort der Säge des Garageninhabers zum Opfer fiel, mittels derer er in unserem Beisein in Meterstücke zerteilt wurde. Und mit diesem Trauerspiel endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 140 vom 4.5.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen.